Landes- und Staatsgrenzen wurden seit dem frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert recht unbekümmert verschoben, je nach dem Ergebnis dynastischer Entwicklungen oder kriegerischer Auseinandersetzungen. Dies änderte sich im späten 18. und mehr noch im 19. Jahrhundert. Überall erwachte das Nationalbewusstsein der Völker. Volkskulturen und Volkssprachen wurden wiederentdeckt. Unter den gebildeten Ständen ging die Verwendung des Französischen zurück, das im 17. Jahrhundert das Latein als europäische Lingua Franca abgelöst hatte und fand sich schließlich nur noch auf den Speisekarten wieder. Es wuchs der Drang der Völker, in Nationalstaaten zu leben. Das begann im Jahre 1821 mit dem Aufstand der Griechen gegen die türkische Herrschaft. Serben, Rumänen und Bulgaren strebten ebenfalls nach der Loslösung aus dem Osmanischen Reich und eigenen Nationalstaaten und erreichten dies auch im Laufe des 19. Jahrhunderts. 1866 kam die staatliche Einheit Italiens, 1871 die Gründung des Deutschen Reiches. Wie umfassend das Streben der Völker nach nationaler Unabhängigkeit war und keineswegs auf den blutigen Balkan beschränkt, zeigt das Beispiel Norwegens. 500 Jahre lang, seit 1397, hatte das Land entweder in einer Union mit Dänemark oder Schweden gelebt. 1905 entschied es sich für Selbstständigkeit. Die Union mit Schweden wurde aufgelöst. Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte die Auflösung der beiden Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn und Osmanisches Reich. Der Untergang des Kommunismus brachte 70 Jahre später dieselbe Entwicklung für die beiden letzten europäischen Vielvölkerstaaten Jugoslawien und Sowjetunion. Ein besonders prägnantes Beispiel ist das tschechische Volk. Seit dem Jahre 895 gehörten Böhmen und Mähren zum Ostfränkischen Reich, später zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Seit 1526 waren die habsburgischen Kaiser auch Könige von Böhmen und Mähren. Das Land lebte also 1000 Jahre lang in nahezu ununterbrochener staatsrechtlicher Einheit, zunächst mit dem Deutschen Reich und dann dem Österreichischen Kaiserreich. Und trotzdem strebten die Tschechen mit Macht seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die staatliche Unabhängigkeit an, die sie 1918 schließlich auch erreichten. Die Tschechoslowakei, als eine Kunstgeburt der Pariser Vorortverträge, bewährte sich allerdings genauso wenig wie Jugoslawien. Tschechen und Slowaken, obwohl so eng verwandt, wollten nicht in einem Staatswesen leben. Die Tschechen wollten nicht für die Slowaken zahlen, die Slowaken nicht von den Tschechen bevormundet werden. 1993 folgte die einvernehmliche Auflösung des Staatswesens. Selbst die Währung wurde damals getrennt. Und dieser Prozess ist offenbar noch nicht zu Ende. In Belgien halten es die französisch sprechenden Wallonen und die niederländisch sprechenden Flamen kaum noch miteinander aus. Nur noch im alleroberflächlichsten Sinne ist Belgien ein Staat. Spanien kämpft mit Autonomie- und Unabhängigkeitsbestrebungen der Basken und Katalanen. Nachdem Irland bereits 1921 das Vereinigte Königreich verlassen hatte, wachsen jetzt auch in Schottland die Bestrebungen für eine Unabhängigkeit. Bis zum Jahre 1707 war Schottland ein eigenes Königreich, das aber immer wieder in Personalunion vom König von England mitregiert wurde. Das Jahr 1707 brachte, gegen den Willen der Mehrheit der Schotten, eine vollständige Union mit England. Jetzt plant die in Schottland regierende Scottish National Party, ein Referendum über eine Unabhängigkeit von England abzuhalten.